werd bei Krimis immer müde. Mich reizt kein Spielfilm, keine Show. Hab keine Freude mehr an Western. Das Ende kenn ich sowieso. Steckt mir der Kopf voll tausend Bilder von reichen Leuten, stark und schön. Scheint mir mein eigenes kleines Leben erbärmlich farblos zu vergehen. Ich geh stattdessen gern spazieren. Und gestern las ich gar ein Buch. Hör gern Musik, koch gutes Essen. Oft kommen Freunde zu Besuch. Ich liebe gute Diskussionen und ein Gespräch bis in die Nacht. Wenn wir etwas gemeinsam spielen, wird hart gekämpft und laut gelacht. Seele ist ein Teppich, auf den nicht jeder trampeln soll. Die Bilderflut lässt schlimme Spuren, das Maß für Dreck ist übervoll. Man trifft ja hin und wieder Menschen, die lärmen nicht, die blicken tief. Haben was von reinen Herzen und das ist wirklich nicht naiv. Spreche ich mit dem, der Herzen ändert, sagt er, was hättest du davon, wenn du die ganze Welt gewinnst und du verlierst dich als Person. Spreche ich mit dem, der Herzen ändert, sagt er, was hättest du davon, wenn du die ganze Welt gewinnst und du verlierst dich als Person. Und du verlierst dich als Person. Und du verlierst dich als Person.